kann ja nochmal ein Bourbon um die Ecke kommen, oder? Ja, in der Filler-Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Elf News Podcast im Jahr 2015. Heute präsentieren wir euch die News aus dem Oktober 2015 und mit dabei sind unter anderem ganz brisante Informationen zu der neuen Magic Kaito Serie, die bei Kaze erscheinen wird. Und ihr kennt das Ganze, wenn ihr schon einen News Podcast gehört habt, mindestens einen. Ich bin nicht alleine hier, denn ich begrüße an meiner Seite unseren altbekannten Stargast. Willkommen, Kevin. Schönen guten Abend, liebe Zuhörer, der Colincast, den hört ihr jetzt. Und mit dabei ist auch, wie gewohnt, unser Olli, der sich nicht rechtfertigen braucht, nicht wahr? Ja, genau, so sieht es aus. Aber Olli, ich hoffe trotzdem, wir haben ein paar magische Momente. Magic Moments, genau. Kaito, Kito. Wir starten aber ein bisschen anders, auch mit DVD-Veröffentlichung, die allerdings schon in der Vergangenheit liegt diesmal. Und zwar beginnen wir mit Film 18, beziehungsweise 18. Film, Der Scharfschütz aus einer anderen Dimension. Der Scharfschütz? Wisse? Habe ich Scharfschütz gesagt? Ja. Ich meine natürlich, Ichigen no Sniper. Ja. Ich war schon ein bisschen weiter. Dimensional Sniper, genau. Den meinte er, ja. Der 18. Detektiv Conan Film, der ja vor kurzem hier in Deutschland auf DVD und Blu-ray und, wo ist er noch erschienen, Kevin? Anime on Demand. Genau. Da haben wir ein Unboxing zu veröffentlicht und auch ein Gewinnspiel dazu. Nicht wahr, Kevin? Richtig. Mal wieder hunderte und abertausende Teilnehmer, die ihre Geierkrallen ausgefahren haben, um die Chance zu nutzen für ein wunderschönes Exemplar. Die Gewinner wurden benachrichtigt und ich sage vielen Dank fürs Teilnehmen, vielen Dank fürs Ansehen des Unboxings, das diesmal zwar etwas länger war, aber dafür auch in besonders hoher Videoqualität. Auf youtube.com/ConanNews. Ihr wolltet es auch alle hören. Wollten wir, ja, aber später. Jedenfalls, wer den Film gesehen hat, weiß, ist ein guter Film. Wer noch nicht gesehen hat, der weiß jetzt, dass es durchaus sehenswert wäre. Nicht wahr? Genau, wir machen dann auch noch einen Audiokommentar dazu. Und nicht vergessen, am 6. November erscheint noch die Collectors Edition von Film 18, die sich Olli ja auch sichern will, wie ich gehört habe, nicht wahr? Mit dabei ist ein Plüschkonnen. Genau. Genau, das ist nämlich ein sehr guter Kaufgrund, wie ich finde, da wir ja alle schon ein Plüschkonnen haben wollen. Also ich habe einen. Genau, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich, naja, und es ist auf jeden Fall, so viel teurer ist die Edition halt gar nicht, wenn man bedenkt, dass man für einen normalen Plüschi auch um die 20 bis 30 Euro bezahlt. Ich weiß nicht, was Kevin bezahlt hat. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber es waren, glaube ich, mehr als 20 Euro. Ich würde sagen 25, 30. Ja, und da ist man ja mit der DVD und den Plüschi dann eigentlich, finde ich, ist das ein sehr gutes Angebot. Ja, mir fiel aber auf, ich glaube, nur DVD und Plüschi wird angeboten. Ja, genau, nur DVD und also Plüschi. Blu-ray und Plüschi, nö. Ja, ich würde mir sowieso die DVD holen. Ja, weil du, Olli, aber es gibt noch mehr Menschen. Ja, natürlich, aber wir sprachen gerade von Bier. Okay, alles klar. Ich habe mir sagen lassen, dass Kooperationen in jeglicher Art zwischen Anime, Manga und Merchandise immer sehr schwierig sind. Von daher, denke ich mal, hat sich Kaze jetzt hier nur auf die DVD beschränkt, was ja auch die meisten Fans kaufen. Ich sag mal, die normalen Fans, die richtigen Fans, die auch die Blu-ray kaufen, werden wahrscheinlich schon Plüschi haben, gehe ich mal von aus. Oder aber die haben auch nie die DVDs gesammelt, erstens. Oder zweitens haben die DVDs und die Blu-rays. Genau, also ich habe auch noch kein Plüschi, aber ich habe jetzt schon die DVD gekauft, vorab auf der Konichi war es, ja, wo noch gar nicht feststand, dass es diese Collectors Edition geben wird. Von daher, sonst hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen gewartet, aber jetzt ist natürlich zu spät. Naja, traurig. Zu spät nicht, du kannst dir immer noch die Edition kaufen. Dann hätte ich zwei DVDs, ich weiß nicht, was ich mit der anderen soll. Verlosen vielleicht. Ja, naja. Gut, dann machen wir weiter mit einem Hinweis auf einen Conancast, den wir veröffentlicht haben im letzten Monat. Der Conancast Nummer 88, Band 85, From Conan with Love. Genau. Hey, das mache ich normalerweise immer. Und, so in etwa. Genau, genau. Falls ihr eine Gesangseinlage von Kevin und Olli hören die wollt. Die war letztes Mal dabei, ne? Genau, die also war heute nicht, Entschuldigung. Heute ist vorbei. Heute gar nichts nein, mehr. Nein, heute nicht. Nee, müsst ihr reinhören in Conancast Nummer 88. Die Nummer weißt du? Genau, da geht's, wie gesagt, um Band 85, der vor kurzem in Deutschland erschienen ist, mit einer brisanten FBI-Geschichte, die unbedingt wichtig ist für die Story und unsere Gedanken zu den restlichen Fällen dieses Bandes und auch zu diesem brisanten FBI scharlachroten Fall. Heute ist alles brisant. Ja, brisant. Läuft doch sonst immer in der ARD. Ja, ne? Ja, ja, genau. das ist was anderes. Hier ist alles anders brisant. Ja, da gerne mal reinhören, wenn ihr nähere Informationen zu dem Manga haben wollt. Kann ich euch nur ans Herz legen und auch an die Niere und Leber und Milz und was da sonst alles rumschwirrt. Wenn du nicht vorher umkippst. Ja, dann kommt natürlich Kogoro. Und hoffentlich der Krankenwagen vorher. Ja. Den ruft ran. Ja, genau, wie immer. Ran, rufen Krankenwagen, ja. Okay. Alles klar, Paps. Nee, eigentlich immer die Polizei, ne? Ist ja schon klar, dass er tot ist. Ja. Okay. Dann machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland. Da haben wir nähere Informationen zu der Magic Kaito 1412 Serie. So hieß sie doch, oder nicht? Nee. Kid the Phantom Thief hieß es ja. Und da sind jetzt nähere Informationen zu den Synchronsprechern bekannt, beziehungsweise eine Synchronsprecherin ist jetzt schon offiziell bekannt gegeben worden, nicht wahr? Herr Stargast? Ja, richtig. Tatsächlich ist offiziell jetzt eine bekannt. Wir wissen natürlich schon ein bisschen mehr, aber dazu mehr zur richtigen Zeit. Am richtigen Ort. Conannews.org, genau. Das ist übrigens der richtige Ort. Keiko Momoi bekommt eine neue Sprecherin. Die heißt Angelina Geisler. Und die gute Frau hat uns auch noch ein exklusives Interview gegeben, in welchem wir sie mit Fragen gelöchert haben. Wie ihr wisst, ab Januar 2016 erscheint Kaito Kid oder Magic Kaito Kid the Phantom Thief in Deutschland auf DVD, auf Blu-ray. Mit dem Interview haben wir nochmal geschaut, wer ist diese Person eigentlich, diese völlig neue Sprecherin, die vorher im Conan-Universum noch gar nicht dabei war. Und gehen der absolut wichtigen Frage nach, ob sie Conan oder Kid schon kennt. Und wenn das wissen will, klickt einfach mal bei uns rein. Nach dem Conan-Cast. Das Interview ist sehr lesenswert, wie ich finde. Ja. Und es liegt nicht daran, dass ich das Gefühl, ich meine, lesen, reinlesen. Ja, interessante ja. Fragen, interessante Antworten und eine super sympathische kleine Frau. Ob sie klein ist, weiß ich nicht, aber kleines Interview, so meine ich das. Weiterhin zu sagen, gibt's ja nur noch, es ist schön, dass wir die erste Sprecherin kennen. Es fehlen ja aber noch einige wichtige, vor allem, wer denn jetzt Kaito Kid oder Kaito Kuroba sprechen wird, interessiert ja jeden. Ja, ja, hoch auf der Wunschliste ist natürlich Julien Agesh, der jawohl. Schon in den Filmen und in der Serie den guten Kaito Kid spricht. Auch in der Vergangenheit immer gesprochen hat. Genau. Ja. Auch beliebte oder angefragte Stimmen sind ja Aoko. Die will man ja auch gerne im Original behalten. Wobei es auch da, glaube ich, schon mehrere Stimmen hatte. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Ich glaube ja, aber so viele Sprechrollen hatte sie in Conan ja gar nicht. Ich weiß deswegen, noch, ja. Einmal mit dem Uhrenturm da. Ja. Aber und noch da, als sie draußen rumgelaufen ist am Regenschirm. Hat sie da auch was gesagt? Ich glaube ja, sie hat mit Kaito gesprochen. Und er hat ja dann Shinichi oder Ran gesehen oder so. Ja, sie sind an Ran vorbeigelaufen und Ran hat ihn mit Shinichi in dem Fall dann verwechselt. Genau, ja, ich glaube aber, sie hatte da eine andere Stimme. Aber ist schon etwas länger her. Auch das erfahrt ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der heißt Conannews.org. Genau. Oh, vielen Dank, Olli. Das ist ja eine perfekte Arbeitsteilung hier. Dann kann ich direkt weitermachen mit dem nächsten Thema. Und zwar gab es eine kleine, aber feine Rückmeldung von unserem Lieblingsmangaka, nachdem ich es im letzten News-Podcast ja noch so halbwegs verneint habe. Mein absoluter Lieblingsmangaka, Goshu Aoyama, hat eine Rückmeldung gegeben zu unserer Aktion Gute Besserung, Aoyama Sensei, die wir in Kooperation mit Egmont Manga gestartet und abgeschlossen haben. Detective Boys mäßig, muss man natürlich dazu sagen. Ja, die Conan-Verrückten. Genau. Ja, schon, richtig. Dazu sagen, weiterhin herzlichen Dank für alle Einsendungen. Weit über 100 Briefe und Postkarten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Italien und den USA kamen an in Deutschland, in Köln, im schönen, wie heißt der Fluss dort? Am schönen Rhein. Am Rhein hier, ne? Rheingebiet hier. Rhein. Tolle Atmosphäre. Kölsch getrunken. Abgeschickt nach Japan. Tolle Sache. Ich muss sagen. Warst du live dabei, was? Ich hätte nämlich eine Antwort gerechnet. Also, ja, danke und tschüss. Aber da war noch eine schöne Nacht aus Japan. Und ich denke, ja, so gut wie die Aktion ankam, vielleicht stehen wir bald mal in einem japanischen Konnenmanga. Am Anfang des Bandes, wo dann Aoyama sagt, ja, die Konnenverrückten aus Deutschland von konnennews.org haben sich um mich besorgt. Und ja, mir oh, das wäre super. Den Band würde ich einrahmen und an die Wand hängen. Einrahmen, ja. Den ganzen Band? Ja, so ein 3D-Bild wird das. Zu Ende noch zu sagen, Dankeschön, Emma. Vielen Dank. Auch für die Erwähnung im Shinkan. Ja, war auch super. Hab ich nie mit gerechnet. Warum sagt man mir sowas nicht? Herrlich. Damit du es liest und denkst, was? Dann musst du gleich natürlich auf diese Internetseite gehen und gucken, was steht denn da? Wenn Emma die schon lobt, dann müssen die ja super sein. Also ja, genau. Wunderhübsche Seite, die man uns gewidmet hat. Auch ich werde diesen Schinken niemals wegwerfen. Alle anderen vielleicht ja, aber diesen nicht. Wir haben noch weitere Meldungen, nicht wahr? Ja, es genau. Gibt ja noch neue Sachen von Emma. Genau, und zwar wurde ja im Shinkan auch schon darauf hingewiesen auf die Shinichi Edition, die ja im März, am 3.3.2016 erscheint, ganz passendes Datum, wie ich finde. Da wurde ja im Shinkan auch schon darauf hingewiesen, also falls ihr den Shinkan noch nicht habt, gerne mal reinlesen. Da gibt es auch eine kleine Leseprobe zu der Scharfschütze aus einer anderen Dimension, dem neuen Anime-Film-Comic, der ja bei EMA erschienen ist, wo wir auch noch einen Podcast zu machen werden. Und jetzt wurde praktisch schon der zweite Shinichi-Sonderband angekündigt unter dem Titel Shinichi Returns. Was ist das denn für ein filmreifer Titel, Kevin? Ja, ein filmreifer Titel ist es wirklich. Man kann dazu sagen, es ist einerseits gewagt, noch bevor der erste Sonderband zu Shinichi draußen ist, schon den zweiten anzukündigen. Andererseits heißt es aber auch, dass die bisherigen Sonderbände extrem gut ankommen müssen. Sonst würde man einen solchen Schritt gar nicht erst eingehen und sagen, hey, ein Charakter, ein oder sogar zwei Sonderbände, das ist eine Ankündigung, die ihresgleichen sucht, sogar bei EMA. Ich denke, da erwartet uns einiges, vor allem einiges an alten Fällen, aber jedenfalls einiges an schönen Inhalten, die auch gut ins Fanregal passen und auch in das Regal der Leute, die keine Lust haben auf 86 plus Detektiv-Konnen-Manga-Bände. Genau, bisher sind ja 85 Bände in Deutschland verfügbar. Der 86. kommt dann im Januar und dann geht's auch im 3-Monats-Rhythmus weiter, hat EMA jetzt bestätigt. Also Band 87 dann im April 2016 und 88 im Juli 2016, obwohl Band 88 in Japan noch gar nicht erschienen ist. Aber der kommt, glaube ich, jetzt in den nächsten 1-2 Monaten. Ich glaube, November sogar schon. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Oder Dezember. Da muss ich kurz was fragen. Also jetzt sind wir wieder im 3-Monats-Rhythmus, was ich da Hammer finde. Aber früher war es auch mal so, wir hatten sogar mal ein halbes Jahr lang kein Band. Kann das sein? Ja, das war die Zeit, als EMA gerade so zum japanischen Stand aufgeschlossen hatte. Da waren wir mal ungefähr ein halbes Jahr dran. Dann gab es ein halbes Jahr Pause und dann waren wir irgendwie 1,5 Jahre wieder zurück. Jetzt sind wir ungefähr, ich sag mal, 10 Monate hinter dem japanischen Manga-Release. Also ich bin ja ein Jahr gewohnt, immer gewesen jetzt in der letzten Zeit. Aber dass wir das so offen gekürzt haben, ohne, ich sag mal, spürbaren Verlust. Also man hätte denken können, durch die Krankheit von Gosho Aoyama, dass wir da irgendwie in Verzug geraten könnten. Wir haben aber nicht mehr aufgeholt, wir haben jetzt sogar wieder einen echten Rhythmus. Finde ich super. Ja, aber auch mit entsprechend vielen Pausen dazwischen, muss ich natürlich sagen, immer jetzt 2 Monate ohne ein Detektiv-Conan-Band, das kann man nach dem verwöhnten Jahr 2015 fast gar nicht mehr ertragen. Stimmt, ja. Wir haben ja jetzt dieses Jahr fast immer ein Band gehabt, seht ihr auch daran, was wir ja als Conan-Cast veröffentlichen, meist nur irgendwelche Band-Podcasts oder irgendwelche News-Podcasts. Das kann sich dann im nächsten Jahr natürlich wieder ändern, also wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, gerne in die Kommentare damit. Dann widmen wir uns mal anderen Themen als Manga-Bänden und was natürlich auch auffällt in diesem Zusammenhang, EMA veröffentlicht im nächsten Jahr bis September keinen weiteren Anime-Film-Comic. Also mit Film 17 und 18 ist jetzt vorerst das Ende gefunden. Muss man natürlich sehen, wie es dann danach weitergeht im Winterprogramm 2016-17. Naja, aber das geht dann erst nur dort, Oktober 2016 weiter. Es ist ja auch so, dass man ja auch erstmal die Verkaufszahlen analysieren muss. Mit den Anime-Film-Comics hat man ja auch eine neue Richtung eingeschlagen. Das sind ja keine echten Mangas, das sind ja echte, ja, Comics, voll in Farbe. Und da sind nochmal auch die, ich denke auch die Kosten anderer. Ja. Also höherer natürlich. Wobei natürlich die Comics zu Film 17 schon einige paar Monate jetzt verfügbar sind, aber ich weiß nicht, ob man daraus schon so klare Zahlen ziehen kann. Ja, man will ja bestimmt auch einen Vergleich ziehen von, ja, eben. Ja, 17 genau. Ist ja, zu 18. 17 war der erste, bunte. Da muss man auch schauen, ja, ist eine Premiere, den kaufen bestimmt mehr als, ja, vielleicht den zweiten. Natürlich. Und ich weiß ja auch nicht, wie lange dieses Programm für das nächste Jahr schon im Voraus feststeht. Die werden das dann sicherlich nicht erst am Tag der Bekanntgabe beschließen, sage ich mal, sondern schon einige Wochen im Voraus, wenn nicht sogar schon, ich denke mal, es wird schon Monate vorher mit der Planung begonnen. Ich denke mal, jetzt beginnen sie auch schon wieder das Programm für Winter 2016-17 zu planen, wo wir jetzt als Fans noch gar nicht dran denken. Aber man muss ja schon im Voraus sehen, welche Lizenzen wollen wir uns sichern. Ja, genau. Und da spielt Detective Conan natürlich auch immer eine Rolle als ein starkes Zugpferd von Egmont Manga. Neben, ich sag mal, Inuyasha, Ranman Halb, Sailor Moon und weiteren starke Zugpferde momentan. Es laufen ein paar neue Serien an, da ergibt sich ja auch immer einiges. Sailor Moon erscheint jetzt auch diese komische Box, ne? Ja, die ist schon erschienen. Die ist schon draußen. Ist schon? Ja, die ist schon veröffentlicht. Schön auf der Buchmesse zu sehen. Ah, wie viel kostet die denn? Also ich glaube, da verdienen die nochmal... Humaner Preis. Also ich glaube... Ja? Ja, so viel war 120 das, oder was? Mal. Also nicht so eine ganze Ecke. Mhm. Vor allem sind Sammelschuber ja momentan sowieso sehr angesagt, was man ja auch bei Tokio Pop und Carlsen Manga sieht. Ja. Die hauen da ja jetzt zig Schuber raus. Ich liebe ja Schuber. Ja, ich wünschte, man könnte die Schuber einzeln kaufen, weil ich habe ja natürlich die Bände schon alle im Voraus, als sie damals das erste Mal erschienen sind. Das ist natürlich ein Problem, aber das gibt's bei allen Serien leider. Weil du wartest ja auch nicht, dann siehst du, ach ja, jetzt kommt, sag mal, bei Sailor Moon, da waren wir ja gerade, oh, es kommt ein neues Sailor Moon raus, neue Auflage. Ja, da kaufe ich die natürlich gleich und denk nicht, okay, ich warte jetzt mal so zwei, drei Jahre, ja, bis sie dann eine Sammelbox rausbringen, weil ich ja so auf Sammelboxen stehe. Weiß man ja auch nicht. Das weiß man ja nicht. Man weiß ja nicht, ob eine Sammelbox erscheint und, Eine Conan-Sammelbox wäre was, ne? Alle 100 Bände in einer Box? Da bräuchte man ein langes Regal, ja? Ich denke, für 650 €, oder was? Ja, klar. Könnte man auch Schnäppchenpreis machen, 600 Euro, oder was? Ja. Ich weiß nicht, wie viele sich das kaufen würden. Ich tendiere zu null. Ich denke mal, man würde dann auch, wie bei Tokio Pop, so kleine Boxen halt machen. So, ich sag mal, für 5 Bände vielleicht. Ja, wenn ich mal eine 5er-Box mit Conan wenden, ne? Na, 10er. Da 10 Millionen Boxen da stehen. Wenn bei uns im Wiki sind ja die Manga-Bände auf der Liste der Manga-Bände in 20er-Blöcke unterteilt, damit man noch so eine allgemeine Übersicht hat, sage ich mal. Da haben wir jetzt ja auch schon 5 Abschnitte, also. Ja, es werden immer mehr. Damit hatte Aoyama nie gerechnet. Tja, naja, na gut. Also 3 Bände im nächsten Sommerprogramm neben zahlreichen anderen Super-Manga, die erscheinen. Da klickt ihr euch am besten mal bei manganet.de rein und schaut euch an, was EMA noch so alles veröffentlicht. Sind einige super Serien dabei, wie ich finde. Neben Detective Conan natürlich, was natürlich an allererster Stelle steht. Gut, dann gehen wir direkt über zur spoilerfreien Zone, damit Kevin hier heute auch nicht gespoilert wird. Oha. Und beginnen mit den Einschaltquoten zum japanischen Anime. Da gab es ja wieder einige Episoden. Und man muss sagen, Detective Conan verharrt weiter im Mittelmaß, hat mittelmäßige bis unterdurchschnittliche Quoten, muss man fast sagen. Also es ist weiterhin alarmierend. Ja, also ich dachte, ein gutes was anderes, ja. Ja, ich dachte, es wäre irgendwann Licht am Ende des Tunnels zu sehen, aber momentan ist es so. Wir sehen nur den Tunnel, ne? Ein bisschen Licht ist da, aber hinter einem eher. Da ist ganz viel Licht. Ja, muss man sehen. Im Moment sind ja auch, muss man sagen, nicht unbedingt die guten Folgen draußen, ne? Sind ja viele Füller gerade. Früher war es ja eigentlich so, dass in den letzten Jahren, ich sag mal so 2012 oder so, da war es ja eigentlich so, dass die Filler-Episoden die meisten Zuschauer hatten und die... Kann ich auch verstehen. Ja, weil es ja neu ist. Und weil es auch... Genau. Und die Qualität der Filler-Episoden, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, wenn Kevin weg ist, ist ja auch nicht schlecht im Grunde genommen. Also kann man sich durchaus anschauen, sind sehr unterhaltsam. Aber offensichtlich haben die Japaner Besseres zu tun, als Detective Conan zu schauen. Ja, Sasae-san zum Beispiel. Ja, genau. Die Serie ist ja grundsätzlich auf Platz 1. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Weil man sagen muss, auch One Piece ist teils wirklich sehr schwach. Teilweise sogar hinter Conan noch. Das ist natürlich gravierend. Also wenn nicht alarmierend. Ich finde, das ist ja schon ein Zeichen dafür, nach 20 Jahren... Entweder sind die Fans alle tot oder, ich weiß nicht, also mal im Ernst, da ist was los. Ja, manchmal, vielleicht wird man dem manchmal auch ein bisschen überdrüssig, also weil es nicht voll lang, ne? Ja, die japanischen Einschaltquoten trügen da manchmal ein bisschen. Also Detective Conan war in Japan eigentlich immer deutlich stärker als One Piece und Dragon Ball Super oder Dragon Ball Kai oder was da gerade lief. Ja, ach, und Super. Und auch das ist ja unterdurchschnittlich. Ja, aber Dragon Ball hat eigentlich immer so 3-4% Einschaltquote nur. Und da ist Dragon Ball Super schon auf einem guten Weg, muss man sagen. Und One Piece übrigens auch, die jetzt halt immer so 8-9% haben oder was. Also die waren früher auch bei, ich sag mal, 6%, 7%, wenn es gut war. Und Detective Conan war ja standardmäßig immer so bei 10-11. Oder 9-12, sage ich mal, irgendwo da in dem Bereich. Aber momentan sind es ja eher so... 6, 7, ne? 6, 7, 8. Also das geht ja tendenziell bergab. Muss man sehen, wie sich das entwickelt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Also kräftig einschalten, wenn ihr in Japan seid und so eine Box habt, wenn es das in Japan gibt. Ich weiß nicht, wie die ihre Quoten ermitteln, ja. Ja, wahrscheinlich nicht gut genug, wie man hier bei Detective Conan sieht. Die sollten sich mal genauer messen, dann finden sie auch raus, dass mehr Detective Conan schauen. Okay, wunderbar, dann sind wir ja schon durch. Ich bedanke mich bei Olli, bei Kevin natürlich, bei Olli natürlich auch, dass du dabei warst. Ich sage ja, tschüss ja. Und bis zum nächsten Mal. Dann hören wir uns beim Kommentar zu Film 18 oder bei den entsprechenden Anime-Film-Comics zu Film 18. Ja, wahrscheinlich auch, ja. Ja, oder beim nächsten News-Podcast. Ja, auf jeden Fall. Oder beim Jahresrückblick. Das kann er noch nicht planen. Und im nächsten Jahr und in 3 Jahren, nein, Jahren. Ich bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Zu Kevin, zu euch Hörern natürlich noch nicht. Wir starten gleich durch mit den Anime-Episoden aus Japan. Vor allem den Spoilern aus Japan. Und den Manga-Kapiteln aus Japan, wo es auch brisant zur Sache geht. Ja, das Wort hatten wir schon. Und ich verabschiede mich auch schon nochmal. Tschüss. Huhu. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Gut, dann machen wir weiter mit dem japanischen Anime. Jetzt sind wir nur wir beide hier, Olli. Ja, so sieht's aus. Ja, werden wir allein gelassen, hier im Stich gelassen von Kevin. Frechheit. Na gut, dann wir haben wieder 4 Episoden, die wir euch gerne vorstellen möchten. Wir beginnen mit der Episode 794, Bodyguard Kogoro Mori. Worum geht es denn da, Olli? Ja, der Titel sagt im Prinzip schon alles. Kogoro wird als Bodyguard engagiert von einer Schauspielerin, weil sie, glaube ich, gestalkt wird oder so. Na, auf jeden Fall befindet sich Kogoro am Anfang der Szene. Am Anfang der Episode geht es recht spannend los, weil, ja, Kogoro halt plötzlich in so einem dunklen Haus ist und hinter ihm geht eine ganz verängstigt eine Dame und von überall können sich dunkle Gestalten nähern und ja, Kogoro ist da halt gerade in diesem Bodyguard-Trainingscamp, so nenne ich es mal, weil er halt von dieser Schauspielerin engagiert wird, sie als Bodyguard beschützen soll. Und ja, diese Schauspielerin lernen wir dann später auch noch kennen. Und dann hat sie natürlich noch eine Schauspielerin-Kollegin, mit der sie halt zusammen dreht und das Verhältnis der beiden ist nicht so ganz klar. Manchmal verstehen die sich super, manchmal streiten sie sich, also ist da schon ziemlich mysteriös sozusagen. Man weiß noch nicht, was so passiert und dann kommen halt so die typischen Schauspielergespräche und man weiß halt nicht, sind die jetzt gut miteinander befreundet, kommen die nicht miteinander aus, hat die eine, der andere vielleicht eine Rolle weggeschnappt, deswegen ist sie vielleicht sauer und wir kennen das Ganze ja schon aus einigen Episoden mit Yoko Okino. Na, jedenfalls geht es dann halt auf zum Dreh an einen See, wo halt ja die beiden Schauspieler und so zusammen mit einem Boot auf den See fahren und ja, plötzlich kommt da Nebel auf und man sieht gar nichts mehr und dann, ich weiß nicht, ob man dann schon einen Schrei hört, auf jeden Fall machen sich dann ja halt die Filmleute Sorgen und ja, der Schrei kommt schon dort auf dem Boot und dann fahren die ja zu dieser Insel oder genau, was? Genau, ja, dann hört man den Schrei und dann, ja, fahren sie halt zu der Insel und Kokorov fährt auch halt zu der Insel und will halt, ja, rausfinden, was passiert ist und muss ja die Schauspielerin beschützen und es ist alles aber neblig und ja, man sieht eigentlich gar nicht so, was passiert auf der Insel und ja, da kann es noch zu interessanten Ereignissen kommen oder auch nicht. Das verrate ich hier mal nicht. Am besten, ja, schaut ihr euch die Episode selber an, wenn euch Kogoror in seinem neuen Job als Bodyguard reizt und interessiert. Ist auf jeden Fall, ja, ist was anderes. Aber mich persönlich hat die Episode jetzt nicht groß begeistert. Der Anfang, den fand ich, wie gesagt, noch ganz interessant da in diesem Trainingscamp, wo dann ja, so videospielmäßig, sag ich mal, wo die Feinde dann plötzlich kommen und dann, wo Kogoror dann seine Bewertung bekommen hat und wie er dann, wie in der Schule, so, ja, sie haben das und das nicht gemacht, das war schon recht lustig. Ja, aber dann, wie gesagt, die Entwicklung der Geschichte und auch die Beziehungen untereinander zwischen den Personen, ja, davon dem habe ich überhaupt nichts abgewinnen können und auch auf der Insel, das, was ich an dieser Insel, das einzig Interessante, was ich fand, war der Spezialeffekt mit dem Nebel, wie sie durch den Nebel gehen, das fand ich richtig geil, aber ja. Ansonsten hat mir die Episode wirklich nicht unbedingt zugesagt und nee. Deswegen, ja, vergebe ich auch, ja, ich weiß nicht, was ich vergeben soll. Ich will jetzt nicht unbedingt nur ein Punkt vergeben, weil das klingt so schlecht. Aber zwei ist vielleicht auch schon wieder zu gut, würde ich sagen, weil gehst ja hier ganz da unten heute. Ja, das ist leider ein trauriger Tag für den Anime-Teil in Japan. Ja, wie gesagt, also man kann sie sich ansehen, man kann sich jede Conan-Episode ansehen, aber das ist auch wirklich eine Episode, wo ich halt persönlich sage, die brauche ich mir nicht nochmal angucken und ja, deshalb. Wie bei Filler-Episoden überhaupt, ne? Ja. Schaut man einmal, nie wieder. Also, ja. Ja, genau. Und ja, dann bleib ich mal bei einer unteren Bewertung und vergebe mal 1,5 von 5 Nebeleffekten. Ja, das ist ja noch. Geht ja gerade noch so, wo du fast schon bei 1 warst. Ja, ich habe die Episode auch gesehen, fand sie jetzt auch nicht so überragend, muss ich sagen. Die besten Szenen hatte diese Episode eigentlich durch Kogoro, sag ich mal, der immer ins Lächerliche gezogen wurde. Ich meine, ist man ja von Filler-Episoden gewohnt, dass sie immer ein bisschen überspitzen, die Charaktere ein bisschen überspitzt darstellen, auch mit Genta, dass er besonders dumm ist und immer Fehler macht und auch letztens mit Takagi, der da an die Handschellen gefesselt war mit dem Verbrecher und dann durchs Land laufen und was weiß ich was. Und filmreife Verfolgungsjagden in Autos, also sowas ist ja Filler-typisch. Hier gab es sowas ja irgendwie nicht so richtig. Es war aber alles irgendwie ein bisschen verwirrend, fand ich. Und ja, Kogoro wurde immer, ja, verarscht hätte ich fast gesagt, aber also nicht von seiner besten Seite gezeigt. Eher von einer sehr negativen Seite und ich finde, es ist ein bisschen zu negativ geworden. Von daher gebe ich auch mal 2 von 5 Kogoro-Schnurrbärte. Ja, hätte man, glaube ich, Besseres draus machen können und ein bisschen weniger Kogoro-Albernheit hätte auch nicht geschadet, denke ich mal. Ja, da hat man vielleicht noch versucht, die Episode mit zu retten. Ja, wenn man sonst nichts auf dem Kasten hat an als Fall in der Episode, sage ich mal, da muss man sich ja irgendwie behelfen. Ja, wird Kogoro auch noch gleichzeitig Komiker in dieser Episode. Der Clown, Film noch eine rote Nase und dann geht's los. Naja. Machen wir weiter mit der nächsten Episode 795, das Geheimnis der verschwundenen jungen Dame. Da geht es darum, dass die Episode mit Ayumi beginnt, die dann plötzlich mitbekommt, dass einer ihrer Nachbarn plötzlich eine Frau in sein Auto steckt, die offenbar bewusstlos ist oder schläft oder keine Ahnung was. Oder tot ist. Oder tot. Weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Könnte natürlich auch sein, das weiß man natürlich nicht Näheres. Ayumi hat ja auch nicht den geschärften Blick dafür, den ja sonst nur Conan und Kokoro hat vielleicht. Heiji auf jeden Fall. Und Masumi, Bourbon, Okia. Naja, Ayumi hat den geschulten Blick nicht und weiß deswegen nicht, was mit dieser Frau ist. Ist natürlich sehr besorgt und erzählt das den Detective Boys. Die machen sich dann auch schnell auf den Weg, um ihr da zu helfen und rauszufinden, was denn jetzt mit dieser Frau da ist, die bewusstlos ist im Auto. Ohne Conan und Ai, wohlgemerkt. Genau, zuerst ohne Conan und Ai, später stoßen die dann noch wieder mit dazu. Fand ich auch irgendwie ein bisschen komisch, dass sie sich erst getrennt haben und dann doch wieder zusammen. Irgendwie alles komisch. Ja, jedenfalls wollen sie dem Nachbarn da oder wer auch immer das ist, auf die Schliche kommen und versuchen dann herauszufinden, was mit dieser Frau los ist. Ob die noch lebt, ob die tot ist, ob die schläft, ob sie zu lange schläft, ob sie schon längst hätte aufwachen müssen. Naja. Und dann kommt es noch dazu, dass sie plötzlich in das Haus des Nachbarn reinkommen. Tja, und was sie dann da finden, mein lieber Mann, oder würde ich die Episode aber lieber selbst mal schauen. Machen wir uns nichts vor. Auch wieder ein paar lustige Elemente drin. Der Fall ist nicht der beste. Eigentlich kann man es genauso sehen wie diese vorige Episode. Nur, dass ich die Comedy-Elemente diesmal deutlich besser fand. Als zum Beispiel, die sich die Detective Boys hinter der Hecke versteckt haben. Und dann der Nachbar zu ihnen rübergeguckt hat. Ich meine, es war der Nachbar. Und sie alle sich den Mund zugehalten haben. Und nein. Und diese Augen. Und dann war dieses Standbild auch irgendwie mehrere Sekunden zu sehen. Ziemlich gut gemacht. Also hat mir sehr gut gefallen. Und dass sie dann alle dann plötzlich noch ein rotes Gesicht bekommen, als die beiden sich da geküsst haben. Also, naja. War ziemlich gut gemacht. Die Comedy-Elemente sehr gut. Aber ich finde, 3 ist schon ein bisschen hoch. Ich vergebe ungern eine halbe, aber hier mache ich es mal 2,5. Detective Voice Abzeichen, die ja sogar mit dabei sind. Und auch das Solar Skateboard mal wieder in einem Filler. Ja, gehe ich mal zum krassen Gegenteil über. Und fange an, die Episode in höhere Tönen zu loben. Oh, ja? Weil mir nämlich, die Episode fand ich richtig gut. Auch allein schon am Anfang halt, als Ayumi den Nachbarn sieht, wie er sozusagen diese vermeintlich tote Frau in sein Auto legt und ja, mit ihr irgendwo hinfährt. Also, da kann man ihr nicht verübeln, dass sie da ein Verbrechen vermutet. Und ich dachte natürlich auch, da liegt ein Verbrechen vor. Er hat die Frau umgebracht und ja, fand es dann auch mal recht interessant und überraschend, dass halt dann zunächst die drei Detective Boys alleine ermitteln, ohne Conan und Ai. Und dass sie dann später halt noch in das Haus sozusagen einbrechen oder auch nicht. Und dann da halt Nachforschungen anzustellen und ja, wie das dann auch letztendlich, wie sich das dann alles aufklärt und wie sie dann halt Blutspritzer und sowas finden und was dann am Ende halt alles daraus wird. Das fand ich sehr gut. Auch die lustigen Szenen, die halt dieses Mal ja wirklich sehr gut gemacht waren und wo man auch nicht unbedingt sozusagen selbst gleich drauf kommt, was mit den Szenen halt gemeint ist. Und ja, das ist eine Episode, die würde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen, auch vielleicht noch ein drittes Mal. Und deswegen vergebe ich da ganz froh gelaunt 4 von 5 Detective Boys. Detective Boys, oha. Ja. Wen vergibst du denn nicht? Conan oder Ai? Das ist kein Fall für Conan. Und ja, für Ayumi, ne? Ja. Ich hatte noch kurz die Befürchtung, dass sie sich, als sie das Verbrechen beobachtet, dann in den Kofferraum legt und da dann einen Kopf aus Pappmaché findet und ganz viel Geld und alles. Den Fall gab's ja auch mal. Genau. Und dann kommt Conan auf dem Solarskateboard und fährt dann hinterher mit so einem Seil an dem Auto dran. Naja, das war, ja, genau. Das war Zeiten. Das waren auch die ganz alten Zeiten. Aber auch nicht schlecht. Der erste Einsatz des Solar-Skateboards überhaupt. Muss man auch dazu sagen. Und sogar der erste richtige Einsatz, weil wir wissen ja, dass es im Manga kaum Einsätze findet. Ja, der zweite und bisher letzte war bei dem Fall, wo sich Yui und Kansuke, die Polizisten aus Nagano, verkleidet haben und Ai und Professor Agasa aufgegabelt haben, hinten auf der Rückbank, wo dann die Einschusslöcher waren. Dieser Fall. Auch sehr gut gemacht, ja. Muss ich unbedingt nochmal lesen. Ja, dürfte Band 65 gewesen sein mit der Roten Mauer, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Gut, dann machen wir weiter mit der Episode 796. Wieder eine Filler-Episode, wie alle anderen Episoden hier und auch im kommenden Monat. Ich kann dich schon mal vorwegnehmen. 796, die List der Turteltauben. Und die wird uns jetzt Olli vorstellen. Bitteschön. Ja, wer hätte das gedacht? Ich dachte ja, wir haben hier noch jemanden inzwischen. Ist leider keiner mehr eingetroffen. Kevin ist nicht zurückgekommen. Colin auch nicht. Ja. Ja. Naja, hier. Ja, der Titel sagt dieses Mal eigentlich gar nichts im Sinne zur letzten Episode, die ich vorgestellt habe. Und ja, es geht diesmal wieder um, diesmal geht es wieder um Unfall oder Mord oder Selbstmord. Man kann es diesmal nicht ausschließen. Und zwar beginnt die Folge damit, dass ja ein Mann sozusagen in einer Gasse runterfällt, aus dem Haus stürzt oder vom Dach und aua. Ja, er stirbt. Also so ein Sturz überlebt er leider nicht. Und ja, dann sind Megure und Takagi sind diesmal am Tatort und ermitteln, was denn geschehen sein könnte. Und Kogoro kommt mit Ran und Conan zufälligerweise mal wieder vorbei, weil sie nämlich gerade in der Nähe waren, um Ramen zu essen vielleicht? Na, und dann mischt sich Kogoro natürlich, wird natürlich gleich aufgeklärt und ja, Person ist von da oben aus dem Fenster gestürzt und ja, dann wird halt sozusagen ermittelt, was denn geschehen sein könnte und ja, wie sich das Ganze zugetragen haben könnte. Der Mann ist nämlich ein Schriftsteller und wollte noch ein Manuskript fertig schreiben und der Portier kann auch bezeugen, dass er das Gebäude nicht verlassen hat und ja, gefunden wurde die Person halt von der Frau vom Schriftsteller und ich glaube dem Portier oder irgendwem anders, auf jeden Fall von den beiden und ja, jetzt ist halt die Frage, ja, was ist passiert? Also, es hat sich keiner irgendwie reingeschlichen, das hätte der Portier ja gemerkt, aber hat sich der Schriftsteller aus Zeitgründen beim Manuskriptschreiben vielleicht selbst umgebracht, weil er den Druck nicht ertragen hat, sind ja alles denkbare Motive. Und das gilt es jetzt in dieser Episode halt zu ermitteln. Und dafür haben wir eine große Anzahl an Einheiten mit Conan, Kogoro und Megure Kebo und Takagi Des. Ja. Ich kann nichts sagen, ich hab's leider nicht gesehen, aber deine Meinung ist wie immer Gold wert. Ja, das heißt, alle verlassen sich jetzt auf das, was genau. Ich sage. Sollte man sich die Episode dann anschauen, wenn man sie es noch nicht getan hat? Um die Quoten hochzutreiben, würde ich sagen, ja. Weil wir brauchen ja bessere Quoten. Nee, aber mal zurück. Also die Episode ist auf jeden Fall besser als die mit dem Bodyguard Kogoro. Das kann ich so schon mal getrost sagen. Ist jetzt auch nicht der Knaller, also besser als die vorige Episode mit den Detective Boys ist sie nicht. Und ja, ist aber trotzdem halt interessant sozusagen, was denn letztendlich bei der Sache rauskommt, wie der Täter es gemacht hat, wenn es denn einen gab. Und ja, das ist, denke ich mal, auf jeden Fall ein Ansehen wert. Das kann man sich durchaus mal anschauen. Und ich vergebe eine solide Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Manuskript. Also kann man sich anschauen, muss man aber nicht. Muss man nicht, aber ist eine ganz nette Unterhaltung. Also 3 Punkte von 5 sind ja für eine Filler-Episode schon recht viel, muss man auch mal dazu sagen. Ja, wobei ich überlege gerade, ob wir überhaupt jemals für eine Filler-Episode 5 von 5 gegeben haben. Doch, habe ich doch letztens erst für die Takagi-Folge mit den Handschellen. Ah, nee, die Takagi-Folge. Ja, da muss ich mir den Cast-Tree nochmal anhören. Dafür gebe ich gerne 5 von 5. Machen wir weiter mit der nächsten Episode, die keine 5 von 5 von mir bekommt. So viel kann ich schon vorwegnehmen. 797, die drittklassige Schlussfolgerung des träumerischen Mädchens. Und genauso langatmig wie der Titel ist, ist auch die Episode. Es geht um ein Mädchen, das sehr träumerisch ist und sehr drittklassig. Naja, es geht jedenfalls um ein Mädchen, das zu Kokoro kommt wegen eines Anliegens, aber da der genervt ist und keinen Bock hat auf das Mädchen, was ich gut verstehen kann, geht dann Conan mit ihr mit, um sie bei ihrem Fall zu unterstützen. Und ja, das Mädchen ist eine selbsternannte Detektivin und behauptet von sich, sie wäre die Beste und die Größte und redet wie ein Wasserfall und nervt wie sonst was. Also ich finde fand die Episode einfach nur grauenvoll und das Mädchen ging mir so auf die Nerven, muss ich sagen. Das arme Mädchen. Ich lade es nachher zu mir zum Tee trinken. Ja, genau. Kann sie mir ihre Sorgen erzählen. Da musst du aber den Tee noch die Farbe ändern mit irgendwie... Mit einer Zitronenscheibe. Zitronenscheibe war das? Ja, okay. Jedenfalls kommt es dann dazu, dass wir auch die Nachbarn des Mädchens kennenlernen. Und später ertönt dann ein Alarm und Kommissar Takagi, also Inspektor Takagi, Kommissar Takagi macht sich auf den Weg zu einem Tatort. Und da sind dann auch Conan und diese selbsternannte Detektivin, das träumerische Mädchen eben mit dabei und versuchen dann dort ein bisschen zu ermitteln und ob das Mädchen denn wirklich was auf dem Kasten hat oder ob sie nur drittklassige Schlussfolgerungen abliefern kann, das müsst ihr dann selber anschauen oder ihr lest euch den Episodentitel durch, wisst es dann und braucht diese grauenvolle Episode nicht zu sehen. Das ist nämlich sehr Du kannst es gar nicht aussprechen und in Worte fassen, was? Alter, unterste Schublade. In den Kommentaren habe ich schon gelesen, bei uns auf conannews.org, die schlechteste Filler-Episode aller Zeiten. Ich meine, die Zombie-Episode, die ist, glaube ich, noch ein Tick schlimmer, aber die ist dicht an der Grenze. Ich vergebe hier 1 oder 0. Also kann man 0 vergeben? Ich will aber nicht so gemein sein, weil das ja nett gedacht war, weil sie sich Mühe gegeben haben. Gebe ich mal 1 von 5, mein ganzes Nervensystem vergebe ich nichts mehr. Also, ich bin am Ende. Schreckliche Folge. Oh. Ja, irgendwie tanze ich da immer aus der Reihe. Also, weil alles, was die Community nicht gut findet, gefällt mir irgendwie. Vielleicht habe ich auch einen komischen Geschmack. Oder wir alle. Oder ich fand das Mädchen einfach irgendwie auf eine gewisse Art sympathisch. Ich weiß es nicht. Ich, ja, wie gesagt, also so 5 von 5. Fand ich. Ja, genau. Wo wir gerade vor gesprochen haben. Ja, genau. Quote, Quote, Quote. Musst du jetzt ja machen. Ja, also, ja, wie gesagt, so schlecht fand ich die Story an sich auch gar nicht. Erstmal so, dass Kogoro halt den Fall ablehnt und ja, dass man dann halt zur Schriftstelle, oder nee, nicht zur Schriftstelle, weil letzte Folge, halt zu diesem Mädchen nach Hause kommt, was halt jemanden sucht und ja, schauen sie sich erstmal in diesem Haus dann so ein bisschen um, finden so ein bisschen was raus. Das Mädchen ist auf ihre tollpatschige Art meiner Meinung nach, wie gesagt, sehr sympathisch, also so ein bisschen wie die gute Usagi Tsukino aus Sailor Moon, so tollpatschig. Wie Esuke? Ja, genau. Falls man den nicht schon vergessen hat. Eske haben wir noch nicht vergessen, der hängt ja jetzt gerade irgendwo in Amerika-Ausbildung. Ja, und deswegen, ja, fand ich den Charakter des Mädchens eigentlich gar nicht so schlecht, auch dass sie die ganze Zeit wie ein Wasserfall geredet hat. Schrecklich doch. Fand ich jetzt gar nicht so schrecklich, also ich rede ja persönlich nicht so viel, also würde die Leute gerne mal so ein bisschen tot quatschen, vielleicht tue ich das ja gerade, schreib's aber in die Kommentare. Genau. Und ja, dann halt kommt es halt auch noch zu diesem Banküberfall, wo sie dann halt hingehen, wo dann die Frage ist, ob der Banküberfall... Ja, was sollte das denn da eigentlich noch in der Folge? Was damit zu tun hat oder nicht, also... Das war mehr als überflüssig. Warum kommt jetzt noch so ein Banküberfall in der Hälfte der Episode dazu? Ja, normalerweise bin ich gewohnt, eine Filler-Episode läuft so ab, Es geht los mit den Detective Boys, dann fliegt irgendwo eine Leiche aus dem Fenster, die Detective Boys sehen das und suchen 20 Minuten den Täter und dann wird er am Ende irgendwie mit dem Fußball abgeschossen. So läuft eine Episode ab, mit ganz viel Witz noch mit da drin und eine Verfolgungsjagd und was weiß ich was. Ja, aber hier war diesmal nicht der Fall und ja, dann auch, dann am Ende, das Ende war, fand ich halt auch recht lustig, sag ich mal, also war ziemlich auf Humor ausgelegt, die Folge, wenn man diesen Humor hat. Bis zum Ende habe ich es gar nicht mal durchgehalten, muss ich gestehen. Ich habe vorher... Ja, nee, sowas mache ich ja nicht. Wenn ich was angucke, dann ziehe ich es auch bis zum Ende durch, weil ich habe ja immer noch den Gedanken, kann ja nochmal ein Bourbon um die Ecke kommen. Ja, in der Filler-Episode. Naja, jedenfalls, wie gesagt, alles in allem fand ich die Episode nicht so schlecht, wie sie bei uns im Forum und im Newsblog diskutiert wird und würde auch durchaus raten, dass wenn man sozusagen nicht so von Charakterzügen und sich quasi in den tollpatschigen Mädchen schnell genervt ist, dass man sich die Episode doch ruhig mal ansieht und ich bleib auch hier bei einer Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Detektivmützen. Gut, unsere Meinungen sind diesmal verschieden, sonst waren sie eigentlich immer recht einig, aber habt ihr ja diverse Meinungen hier gehört bekommen zu den vergangenen Episoden. Jetzt lief ja am vergangenen Wochenende, wenn ihr diesen Podcast pünktlich hört, die Wiederholung von Eine Nacht im Kaufhaus der deutschen Episode, also die es auch schon in Deutschland gibt, ja. Wo die Detective Boys im Kaufhaus eingesperrt sind und ihr kennt den ganzen Fall, hoffe ich doch, sonst müsst ihr mal die alten Episoden anschauen. Auch eine Füller-Episode. Genau, die jetzt remastered wurde, das heißt in 16:9 gezeigt wurde. Und in den 3 darauffolgenden Wochen gibt es auch wieder jeweils eine Füller-Episode, jeweils einteilig, also keine zusammengehörigen. Denn zweiteilige oder dreiteilige Füller-Episoden sind ja in der Regel besser als einteilige vom Fall her. Während einteilige immer stark auf den Humor ausgelegt sind. Jetzt haben wir hier eine starke Füller-Serie, die es zuletzt erst... sonst wann gab. Ich glaube, ist das die zweitlängste Filler-Serie überhaupt aktuell. Naja, am 7. November läuft Das bewegliche Ziel, 798. Dann am 14. November, die Woche drauf, Schlussfolgerungswettkampf der Detective Boys in einem verschlossenen Raum. Also wie ein verschlossener Raum, die Detective Boys mit dabei. Episode 799 ist das. Und dann Episode 800 am 21. November, auch wieder eine Filler-Episode. Auf der Jagd nach 100 Millionen Yen. Ob wir da Akemi Miyano wiedersehen, ist die nächste Frage. Ich denke mal nicht. Wahrscheinlich wird es wieder ein Takagi sein, der 100 Millionen Yen jagt. Hat er doch schon mal gemacht. Stimmt, das ist aber auch schon eine Weile her, ne? Ja. Naja, sind wir gespannt. Müssen wir mal schauen. Also bei diesen einteiligen Füllern ist es ja, also bei mir ist es meistens so, entweder ist alles durchschnittlich okay, oder man hat so eine Episode, die echt top ist und die anderen sind irgendwie unterste Schublade. Ja. Mal schauen, was uns bevorsteht. Ihr werdet es erfahren im nächsten News-Podcast von conninews.org. Genau, und vorab natürlich auf conninews.org. Hast du es gerade gesagt? Ja. Ja, war ja beides auf conninews.org. Ich wundere mich gerade. Gut, dann gehen wir über zum Manga in Japan. Da gab es ja wieder einige spannende Kapitel, wobei es diesmal gar nicht so viele waren. Denn es gab eine kleine Pause. Und zwar wurde der vorige Fall mit den Zombies abgeschlossen. Falls ihr da nähere Informationen zu haben wollt, gerne nochmal im letzten News-Podcast Nummer 10 2015 reinhören. Da haben wir den schon ausführlich besprochen, den Anfang davon. Jetzt wurde er eben abgeschlossen mit den 2 letzten Kapiteln. Ja, geht darum, dass Konnen, Ran, Kogoro, Heiji und Kazuha sich an einen entlegenen Ort begeben, dort auf eine Filmcrew treffen, ganz kurz erzählt, und dann tauchen dort diverse Zombies auf und eine Leiche wird gefunden, war doch so, ne? Yamamura ist noch mit dabei. Die Leiche, die dann später wieder lebt. Das ist sozusagen die Walking Dead Episode von Conan. Ja, da hat Aoyama im Krankenhaus ein bisschen viel ferngesehen, glaube ich. Nein, ja, ganz unterhaltsam mit Yamamura, also der Fall wurde jetzt abgeschlossen und war auch recht solide, also ich denke, man kann hier getrost 4 von 5 Zombie-Klingen vergeben, bleib ich auf jeden Fall dabei, also auch ein gelungener Abschluss, war sehr gut. Ja, fände ich auch, also auch vor allen Dingen die ja verschiedenen Elemente, weil man ja so denkt, ja, Zombies in Conan, man weiß ja schon, nee, das gibt's nicht, ne, alles ist wissenschaftlich erklärbar, aber dann sind da so Effekte mit bei, wo man dann wirklich denkt, das sind jetzt doch Zombies, weil kein Mensch kann da sich ohne Kopf bewegen oder so. Also fand ich sehr spannend dann diesen Teil sozusagen, wo sie sich dann mit den Zombies kloppen. Ja, und dann auch Yamamura da noch mit dabei. Er sorgt ja immer für Witz, wenn es da um diese übernatürlichen Phänomene ja, geht. Hat ja auch sein Gebetskettchen mit dabei, was ihn vor allem Unheil schützen soll. Ja. Und es war auch so lustig, als nicht der schlafende Kokoro den Fall auflöst, sondern Conan und Heiji. Ja. Der schlafende Kokoro gar nicht in Aktion diesmal. Ja, genau, okay. Weil er ja so, ich glaube, weiß gar nicht, ob dem schlecht ist oder so, er fällt auf jeden Fall aus. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das dann bei uns in Deutschland umgesetzt wird und wann und überhaupt. Und naja, wir wissen das ja. Und in einem Jahr etwa geht's da weiter. Ja, und im Fall mit Heiji und Kazuha ist ja auch immer was Besonderes und ja, ich freue mich drauf und ja, schließe mich da Philipp dann in der Bewertung an und vergebe auch 4 von 5 Zombie-Köpfe. Sehr gut, da sind wir uns ausnahmsweise mal einig und schreiten weiter vor zum nächsten Kapitel, nächsten Fall, wo erst ein Kapitel veröffentlicht wurde. Kapitel 936 nennt sich Girl Group und genauso verrückt wie der Titel ist, ist auch der Inhalt, also positiv abgedreht, sage ich mal. Und zwar treffen wir zu Beginn unsere altbekannten Hauptdarsteller Conan, Ran, nicht Kokoro, sondern Sonoko und Sera, die sich zu viert im Café Poirot unterhalten und kommen dann auf diverse Sachen zu sprechen, unter anderem auch darauf, dass sie ja mal irgendwie eine Girl Group gründen könnten oder zusammen Musik machen könnten und verteilen da die Instrumente und suchen dann am Ende noch jemanden für ihre Band, der sie als 5. Mitglied unterstützen kann und da taucht dann eben Rei Furuya bzw. Bourbon bzw. Toru Amuro auf, der ja im Café Poirot arbeitet und Sera fragt ihn dann, ob er nicht bei der Girl Group, Sonoko fragt ihn, ob er nicht bei der Girl Group mitmachen wolle, woraufhin er dann verneint, aber er kann, glaube ich, Gitarre spielen oder so war das. Ja, ich glaube, er würde Sera dann so ein bisschen unterrichten. Ja, genau. Und was auch sehr interessant ist, abseits davon, Masumi meint ja, Bourbon irgendwoher zu kennen. Also deutet das mehrmals an. Und auch in vorigen Fällen gab es ja immer so Andeutungen, dass sich Sera und Bourbon eben schon kennen könnten. Ich erinnere stark an den Fall aus Band 76, wo Wermut auf der Brücke stand und mit Bourbon telefoniert hatte. Da gab es ja vorher den Moment, wo Sera Conan umarmt, falls sich jemand erinnert von unseren Zuhörern. Und dann steht der Bourbon dahinter und fragt sich, was diese Person hier macht, womit wahrscheinlich Sera gemeint ist. Also es gibt da diverse Andeutungen, dass sich die beiden kennen. Jetzt erstmals die eindeutige Begegnung der beiden. Und Bourbon behauptet, dass Sera und er sich noch nicht getroffen hätten. Ob das jetzt stimmt, werden wir vielleicht am Ende des Falls erfahren. Ist ja gutes Stilmittel von Aoyama, dass er am Anfang was aufwirft, dann den Fall abschließt und dann am Ende gibt es nochmal die Auflösung dieser Frage. Ich glaube, es läuft am Ende darauf hinaus, weil wir alle jetzt, wir alle kennen irgendwie Sera, da gibt es am Ende so eine Szene, wo alle diesen Gedankenblitz haben. Ja, jetzt weiß ich es. Ja, wir warten auch immer noch auf die Rückblende mit Ran und Shinichi oder was da war. Ja. Die kennen sich ja auch irgendwo her, aber naja. Ja, es wird auf jeden Fall interessant. Also jeder scheint irgendwie jeden irgendwoher zu kennen und ja, genau. Also, um nochmal beim Fall zu bleiben, die Gruppe begibt sich dann in ein Tonstudio, um dort einen Song von Yoko Okino zu covern, von wem auch sonst. Ja, und da lernen sie dann ein paar Leute kennen und die sind sich irgendwie nicht ganz so grün hinter den Ohren und dann am Ende stirbt einer, wie es auch sein muss. Und die anderen drei sind dann verdächtig. Ich weiß gar nicht genau, ob es 3 sind, aber es werden bestimmt 3 gewesen sein, ja, weil es wirklich von immer so 3 ist. Ja, und das ist dann eben der Fall, wo dann diesmal Conan, Sera und Bourbon zu dritt ermitteln, wie es scheint. Und da wird ja auch sicherlich schnell auffallen, dass Bourbon und Sera beide sehr intelligent sind. Und die werden sich ins Gehege kommen, denke ich mal. Genau ist da noch nicht bekannt, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, bei conannews.org. Genau, also vorab, ich kann ja auch gute Bewertungen geben. Ich denke mal 4 oder 5 Gitarren oder was weiß ich was kann man getrost vergeben. Ich bin noch nicht ganz sicher. Das erfahrt ihr in dem nächsten News-Podcast. Auf jeden Fall gelungener Fall. Aoyama hat sich ja sehr gut erholt nach seiner Krankheit, muss man sagen. Also jedenfalls storytechnisch geht es ja gut voran in letzter Zeit. Gesundheitlich hoffentlich auch. Sagt er ja immer, man weiß ja nichts Genaues. Ja. Ja, genau. Also, ja, ich finde den Fall auch schon mal recht interessant halt, dass jetzt auch ja die verschiedenen Personen wieder aufeinandertreffen und zusammenarbeiten werden, hoffen wir es mal, und sich nicht irgendwie gegenseitig in die Quere kommen und behindern. Und ja, bin ich da sehr interessant, was da noch sich so für Gespräche auch auf die Vergangenheit hin entwickeln, weil wir ja auch Shinichi wieder im Gespräch hatten, als es darum ging, ja, wegen, ich weiß gar nicht, worum es bei Shinichi ging, dass er halt kein Instrument spielt außer Violine. Weil ich sie, ja, genau. Ich glaube, sie wollten ihn zuerst, er kann dass ja nicht er singen. Singt. Ja, genau. Und daraufhin hieß es dann, nee, und ja, wie gesagt, war auf jeden Fall recht interessant, war, ob sich da dann noch halt irgendwie was ergibt, weil ja Sera Shinichi auch irgendwoher kennt und Ran ist ja auch mit dabei und man, man weiß und, es nicht. Und James Black kennt doch Sera auch wahrscheinlich noch irgendwoher. Das ja. Ist ja auf jeden Fall auch angedeutet von Aoyama. Ja, auf jeden Also viele Fall. Kennen Sera, nichts ist über Sera bekannt, nur dass sie eben Akais Schwester ist und noch einen weiteren Bruder hat, bei dem es sich ja wahrscheinlich um Shukichi Haneda handelt. Weitere Informationen sind noch im Dunkeln, aber wir erfahren hoffentlich bald mehr zu ihrer Hintergrundgeschichte. Ich weiß auch gar nicht, warum Aoyama das so lange rauszögert. Ich denke mal, er will noch irgendein Story-Element abwarten. Erst dann kann er sagen, woher denn alle Sera kennen. Also denke ich mal. Wir belassen es dabei. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Verweise noch auf unser Wiki, conanwiki.org, unser Forum, conanforum.org, conannews.org, unsere News-Seite. Da könnt ihr auch den Conancast hören oder ihr hört ihn bei iTunes. Dort könnt ihr uns als Conancast oder Conannews finden. Einfach eingeben oben und kostenfrei abonnieren, bewerten, kommentieren, alles möglich. Wir haben Instagram, instagram.com/conannews, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews. youtube.com/ConanNews, auch mit dem Unpacking-Video zu Film 18, nicht vergessen, das Kevin vorhin vorgestellt hatte. Wir haben Snapchat, wir haben Wein, wir haben Rum. Ja? Das ist was anderes. ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Jo, macht's gut und ja, viel Spaß bei Episoden, bei Kapiteln, bei uns im Forum. Was auch immer ihr mit eurer Freizeit anfangen wollt. Wir haben noch einen Amazon-Wiki-Shop, da auch gerne vorbeischauen. Ja, da unbedingt reinschauen und ja, auf jeden Fall das eine oder andere kaufen. Genau. Da freuen wir uns wirklich sehr. Da helft ihr uns wirklich echt mit. Ja, dann bis zum nächsten Podcast.